Hallo, liebe Zuhörer. Quasia. Guten Abend. Wenn ihr diese Klänge hört, dann bin ich schon einige tausend Kilometer weiter südlich im Flusstal des Sambesi. Nein, von hier oben in Binga, wo ich jetzt bin, kann man den Fluss nicht hören. Die Batonga, die hier leben, wurden Ende der 50er Jahre von ihrem fruchtbaren Land am Sambesi vertrieben, mussten sich in diesen trockenen Hochlagen ansiedeln. Ihr Land und die Gräber der Ahnen liegen nun auf dem Grund des Kariba-Stausees. Als Radiovolontärin werde ich die Arbeit der Frauenorganisation SUBO begleiten und unterstützen. Mit Hilfe von SUBO konnten sich über die letzten 5 Jahre schon viele Frauen hier eine Existenz aufbauen. Aber Binga ist sehr abgelegen. Das Volk der Tonga marginalisiert. Und so ist SUBOs gute Arbeit auch in Simbabwe noch wenig bekannt. Aber nun haben wir angefangen, zusammen mit den Frauen selber, ihre Arbeit, Leben und Kultur in Binga zu dokumentieren und Podcasts zu produzieren. Letztlich geht es auch darum, die Erzeugnisse der Frauen wie Körbe, getrockneten Fisch, Seife oder Baobabsaft erfolgreich zu vermarkten. Wenn ihr mehr über die Frauen in Binga hören oder unsere Arbeit dort unterstützen möchtet, dann schaut doch jetzt mal auf die Webseite der radiorundeham.de. Dort findet ihr alles Weitere. Und, noch etwas. Gefällt euch die Musik? Diese Musik verbindet indigene Stimmen und Klänge aus Simbabwe und aus Kanada. Sie stammt von Crystal Favel oder DJ Quay, das heißt DJ-Frau, die zum Volk der Cree und Métis gehört. Die O-Töne aus Binga in den Stücken habe ich vor 3 Jahren hier aufgenommen. Auch mit dem Erwerb des Albums Stimmen aus Binga könnt ihr die Arbeit der SUBO-Frauen unterstützen. Aber wie schon gesagt, alles Weitere findet ihr auf radiorundeham.de. Twalumba, danke fürs Zuhören. Mutschale Kabutu. Auf bald. Claudia Wegener, Radio Continental Drift. Even peace.